الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben in der letzten Predigt über einen Teil der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen, in der er sagte, übersetzt sinngemäß, wahrlich, du hast einen großartigen Charakter. Und wenn wir über den Charakter unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, dann wissen wir gar nicht, wo wir anfangen und wo wir aufhören sollen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat alles, was Allah azza wa jalla ihm aufgetragen hat, auf beste und vollkommenste und perfekteste Art und Weise umgesetzt sallallahu alaihi wasallam. Aber was wir an diesen Beschreibungen des Charakters festmachen können und was uns auffällt, liebe Geschwister, jedes Beispiel, das wir erwähnen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir erkennen darin einen großartigen Zusammenhang. Und zwar der Zusammenhang lautet, liebe Geschwister, ich lese euch einen Hadith vor und dann werden wir versuchen, diesen Zusammenhang herauszufinden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem gewaltigen Hadith, ihr sollt wahrhaftige Menschen sein, denn die Wahrhaftigkeit leitet zur Güte und die Güte leitet zum Paradies. Und wenn ein Mensch immer wahrhaftig ist und sich auch darum bemüht, wahrhaftig zu sein, wird er bei Allah als wahrhaftiger Mensch niedergeschrieben. Und wehe euch vor dem Lügen, denn das Lügen führt zur Unsittlichkeit und die Unsittlichkeit führt zur Hölle. Und wenn jemand lügt und immer wieder lügt, dann wird er bei Allah als ein Lügner niedergeschrieben. In diesem Hadith, liebe Geschwister, und in allen anderen Beispielen, die wir in der letzten Predigt und auch in dieser Predigt und inshallah in zukünftigen Predigen erwähnt werden, merken wir, dass es einen gewaltigen Zusammenhang zwischen zwei Elementen der Religion gibt. Und zwar den Aussagen und den Taten und sogar dem Iman. Also drei Elementen, liebe Geschwister. Und dass diese drei Sachen nicht voneinander trennbar sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht die gläubigen Menschen an. Als würde er dir sagen, oh, du derjenige, der du behauptest, ein Gläubiger zu sein, der du behauptest, an das zu glauben, womit ich entsandt worden bin und was auf mir herabgesandt worden ist. Du sollst das umsetzen, was ich dir sage. Und die Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, sie zeigt sich natürlich in erster Linie im Reden und im Handeln. Und in erster Linie zeigt sie sich, indem das Reden übereinstimmt mit dem, was man tut. Wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Reden und dem Tun, dann natürlich bedeutet das nicht Wahrhaftigkeit, sondern bedeutet das Lüge. Das ist der zweite Teil des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir erkennen deutlich, dass der Iman im Wesentlichen, liebe Geschwister, einer seiner wesentlichen Elemente ist, dass er auf die Art und Weise umgesetzt wird, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und liebe Geschwister, das Lügen, und damit meine ich, dass das, was man sagt, nicht übereinstimmt mit dem, was man tut, und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran mitgeteilt, dass das höchst hassenswert ist bei ihm, subhanahu wa ta'ala, ist eine Eigenschaft von Heuchlern, möge uns davor bewahren. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der diese Eigenschaft, ein Heuchler ist, aber es bedeutet, dass jeder Heuchler diese Eigenschaft hat, und es bedeutet, liebe Geschwister, dass wir aufpassen müssen, damit wir nicht diese Eigenschaften verinnerlichen und dass diese Eigenschaften nicht zu einem Teil unseres eigenen Charakters werden. Und eine der Hadithe, diesem Zusammenhang ist, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, es gibt drei Anzeichen eines Heuchlers. Wenn er redet, lügt er. Wenn er verspricht, dann bricht er sein Versprechen. Und wenn man ihm etwas anvertraut, dann betrügt er. An diesem Hadith gibt es eine Eigenschaft, die ist sehr verbreitet unter den Menschen allgemein, aber uns interessiert natürlich besonders unsere eigenen Glaubensgeschwister. Und dazu gehört, wenn sie etwas versprechen, dann halten sie sich nicht daran. Praktisches Beispiel ist, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du jemandem etwas versprichst zu tun und dann erledigst du diese Aufgabe nicht. Oder wenn du jemandem versprichst, zu einem bestimmten Termin zu erscheinen und dann erscheinst du zu diesem Termin nicht. Oder mit deutlicher Verspätung, weil diese Sache dir mehr oder weniger egal ist. Wir reden nicht davon, dass jemand vergisst. Wir reden nicht davon, dass man einen Fehler begeht, aber wir reden davon, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, wir reden hier von Eigenschaften, die einem inne geworden sind. Eigenschaften. Das heißt, wann wird ein Mensch als ein wahrhaftiger Mensch bezeichnet? Dieses Wort Siddiq im Arabischen, liebe Geschwister, bedeutet nicht, dass er einmal gesagt, gesprochen hat und wahr gesprochen hat. Und es nicht zweimal, nicht dreimal, sondern dass er das regelmäßig macht. Und dass man davon ausgeht, wenn er spricht, dass er damit die Wahrheit meint. Und dass das, was er sagt, auch tatsächlich von ihm umgesetzt werden wird. Das heißt also, es ist eine Eigenschaft von ihm geworden. Und auch beim Lügen darf es keine Eigenschaft werden, dass man etwas verspricht und sich daran dann nicht hält und das dann nicht umsetzt. Wie gesagt, vergessen, jeder Mensch ist vergesslich, aber sicherlich darf das nicht zur Regelmäßigkeit werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch vor solchen schlechten Charaktereigenschaften bewahren. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein wahrhaftiger Mensch in seinen Aussagen. Er war wahrhaftig in seinen Taten. Er war wahrhaftig in seiner Absicht und er war wahrhaftig in seinen Prinzipien sallallahu alaihi wasallam. Das, was er an Status erreicht hat bei Allah und bei den Menschen, in den Herzen der Menschen, den Status, den er erreicht hat, hat er nicht erreicht, indem er andere Menschen betrogen hat, indem er andere Menschen angelogen hat, indem er anderen Menschen Pläne geschmiedet hat, sallallahu alaihi wasallam. Sein Leben war klar, durchsichtig, ehrlich und es war nichts Schiefes daran und man konnte seine Wahrhaftigkeit erkennen, sallallahu alaihi wasallam. Selbst sogar mit seinen Feinden, die ihn versucht haben zu töten, seinen Feinden, die ihn gekränkt haben, seinen Feinden, die versucht haben, ihn festzunehmen. Und das haben wir im letzten Khutbah ein schönes Beispiel dafür erwähnt, liebe Geschwister. Eine der großartigen Eigenschaften des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist seine Unterwürfigkeit. Dass er, sallallahu alaihi wasallam, ein einfacher Mensch gewesen ist. Er war nicht kompliziert. Er hat anderen Menschen das Leben nicht schwer gemacht, sondern er war zufrieden mit dem, was Allah ihm gegeben hat. Und das ist eine der besten Möglichkeiten, um in diesem Leben glücklich und zufrieden zu sein. Indem man sich zufrieden gibt mit dem, was man hat und indem man nicht links und rechts schaut und oben und unten, nach vorne und nach hinten und schaut, was andere Menschen haben, denn dadurch wird man nur gekränkt. Vollkommen unnötig. Anas, radiallahu anhu, der Sohn von Malik, berichtet uns, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einmal mit ihm zusammen gelaufen ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen Umhang an, einen dick gepolsterten Umhang an aus Najran. Najran ist ein Gebiet im Süden Arabiens. Und dann ist ein Araber ihm, ein Beduin ihm hinterhergelaufen und hat ihn an seinem Gewand festgezogen, sodass dieses Gewand Streifen hinterlassen hat bei ihm, bei seiner Schulter, sallallahu alaihi wasallam. Und Anas sagt, ich habe sogar die Streifen an seiner Schulter erkennen können. Er hat fest daran gezogen. Warum? Weil er wollte ihn festhalten und er wollte von ihm das haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getragen hat oder was Allah ihm an Dingen gegeben hat, aufgrund der Kriegsbeute oder aufgrund der Zakat und ähnliches. Und so sagte er Muhammad und schaut einmal, wie er ihn angesprochen hat. Er hat nicht mal gesagt, wo Gesandter Allahs oder ähnliches, denn wir wissen, dass die Menschen, die auf dem Land gelebt haben, sich nicht so gut im Islam auskannten, wie die Leute, die natürlich um den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Er sagte, Muhammad, gib mir ein bisschen von dem Vermögen, was Allah dir gegeben hat. Die Zakat, die Ghanima, egal was auch immer. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich ihm zugewandt. Er hat sich zu ihm umgedreht und hat gelacht, sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er ihm auch noch ein etwas gegeben von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm an Vermögen gegeben hat, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat, sallallahu alaihi wasallam, er war nicht zornig. Er hat, obwohl er verletzt worden ist, sich nicht gerecht. Und auch noch hat er das gegeben, worum man ihn gebeten hat. Denn er hat, alaihi salatu wasalam, niemals hat Nein gesagt, wenn man ihm um etwas gebeten hat, um etwas zu geben, dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, das gegeben. Sogar einmal hat jemand ihn um seinen Gewand gebeten und hat gesagt, gib mir dein Gewand, und dann hat er ihm sein Gewand gegeben. Nachher ist man zu dem Sahabi gegangen und gesagt, wehe dir, der Prophet sallallahu braucht dieses Gewand. Warum hast du es nicht von ihm verlangt? Da sagte zu ihm, ich wollte das haben als meine Leichentücher, wenn ich eines Tages gestorben bin. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wenn wir über seine Charaktereigenschaften sprechen, dann können wir Tag und Nacht reden und wir werden niemals damit fertig werden. Aber was für uns wichtig ist, dass er sallallahu alaihi wasallam gerade in diesem Beispiel mit dem Überwurf mit seinem Gewand sallallahu alaihi wasallam, daran erkennen wir, dass das diesseits, er hatte es in seiner Hand gehabt. Er hat es unter Kontrolle gehabt. Und es hat nicht sein Herz erobert. Und deswegen, wenn jemand etwas von ihm wollte, hat er in seinem Gesicht gesehen, diese Person, wenn ich ihr das gebe, was ich habe, dann gewinne ich sein Herz. Also gebe ich es ihm, dann habe ich am Ende mehr davon, als wenn ich mich weigere und dadurch entsteht vielleicht ein Streit oder entsteht dadurch, dass er sagt, der Prophet sei geizig, hascha, oder er sagt, der Prophet sei so und so. Er hat es ihm einfach gegeben und deswegen, liebe Geschwister, kann es sein, dass man mit manchen Taten viel mehr erreicht als mit Worten. Und so hat, so sagte Anas radiallahu anhu in einem anderen Hadith in Sahih Muslim, egal worum man den Propheten sallallahu alaihi wasallam gebeten hat, er hat es hergegeben. Manchmal kam sogar jemand zu ihm und dann hat er ihm so viele Schafe und Ziege gegeben, wie in einem ganzen Tal zwischen zwei Bergen passen. Das ist nämlich passiert nach der Schlacht von Hunain. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchen Leuten 100 Kamelstuten geschenkt. Kamelstuten sind weibliche Kamele. Dem einen 100 gegeben, dem nächsten 100 gegeben, dem nächsten 100 gegeben. Warum? Weil er sallallahu alaihi wasallam dadurch die Herzen der Menschen gewinnen wollte, sallallahu alaihi. Und das hat er geschafft. Und der Mensch, der solche Geschenke bekommt, er denkt, dass er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beliebt ist. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich genau das Gegenteil. Er macht sich Sorgen um seinen Iman. Und deswegen gibt er demjenigen, der schwachen Iman hat, mehr als demjenigen, der starken Iman hat. Anas radiallahu anhu sagte im weiteren Verlauf des Hadithes, manchmal geschah es sogar, dass jemand den Islam angenommen hat und das Einzige, was er wollte durch die Annahme des Islam, war Ad-Dunya. Das Einzige, was er wollte, war diese Ware, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verteilt hat an die anderen. Er hat das gesehen, hat gesagt, okay, ich bin auch Muslim, ich möchte auch was davon haben. Und dann sagte Anas radiallahu anhu, danach verging aber nie eine lange Zeit, bis die Person dann nicht den Islam angenommen hat. Und der Islam sogar ihm lieber wurde als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Daran erkennen wir, und auch an der Gesetzlichkeit, dass man Zakah den Mu'allafa Qulubuhum geben darf. Al-Mu'allafa Qulubuhum sind diejenigen, deren Herzen zu gewinnen sind. Daran erkennen wir, liebe Geschwister, dass es manchmal zwischen den Menschen und dem Islam eine Wand gibt, einen Vorhang gibt, sodass sie den Islam nicht erkennen können, wie er wirklich ist. Und durch solche Gesetzlichkeit, durch solche Gesetze des Islam, versuchen wir, diesen Vorhang, diese Scheidewand abzubauen, damit die Menschen den Islam wirklich sehen, wie er ist. Naam, es kann sein, er hat den Islam angenommen. Und manche Leute kommen in die Moschee und nehmen den Islam an und Allahu A'lam, was in ihren Herzen ist, ist aber kein Problem, denn das eine Sache zwischen ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala, aber dadurch machen sie den ersten Schritt zum Islam. Und wenn sie ihn dann sehen und wie die gläubigen Geschwister ihn inshallah ta'ala richtig und gut ausleben, dann werden sie den Islam annehmen und noch gläubiger und gefestigter im Islam sein als die anderen Geschwister, die vielleicht im Islam geboren sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch im Islam festigen und uns die Kraft geben, dass unsere Aussagen mit unseren Taten übereinstimmen, unsere Taten mit unseren Aussagen und unsere Taten, unsere Aussagen mit dem Glauben, liebe Geschwister, und damit unserer Behauptung übereinstimmen, dass wir unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge leisten in Wort und Tat. Möge Allah mir und euch die Kraft dazu geben, das umzusetzen. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.